Logbuch. Eine Radionovelle von der Liebe und vom Verlassenwerden. Von Ulrike Hage und Nora Gomringer. Gewidmet Annemarie Boström. Kam in der Rundschau, 46 die ersten. Da kriegte ich dann den ersten Lyrikpreis von der Rundschau, 1946. Und die ersten Veröffentlichungen, und da schrieben die schon. Und da schrieb einer, er hätte, also, ob ich noch mehr von den Gedichten hätte, sein Sohn wäre aus Gefangenschaft nach Hause gekehrt und nach 10 Jahren Ehe und die Frau mit einem anderen. Und er wollte versuchen, ihn mit diesen Gedichten wieder aufzutrösten. Und, so. Ja. Und er wollte auch Brot und Speck und so weiter schicken. Also ganz rührend. Ja, ja. Aber ich war damals so, ich war so verlegen von diesen Lobeshymnen, dass ich oft gar nicht geantwortet habe. Das ist natürlich dumm. Und der Redakteur hat auch den Titel, unter dem Titel Terzin des Herzens hat er die veröffentlicht. Mhm. Und den haben wir auch fürs Buch dann behalten, ja. In der Liebe hat sich seit 1947 nicht vieles verändert. Vielleicht sind ein paar ihrer Anbahnungswege elektronischer geworden. Das gute alte Miteinander jedoch ist immer noch an dieselben Verrücktheiten, Köstlichkeiten, Wildheiten und Zerreißproben gekoppelt, ist denselben Alltagsdämonen seit der ersten sprechenden Schlange in einem blühenden Baum ausgesetzt. Er hatte erst ein ganz enthusiastisches Interview mit mir gemacht. Ein ganz junger Redakteur vom Vorwärts war das, glaube ich. Und dann kam das Buch raus und dann hat er das so verrissen, es grenzt ans pathologisch Hörige. Ja, ist das nicht herrlich? Solche Sachen erlebt man mit einem Buch. Und dann haben aber die Frauen mich alle verteilt. Dann schrieb die Susanne Kerkhoff, den Namen kennen Sie vielleicht auch noch. Und alle möglichen, und die Männer haben mich beschimpft. Und die Frauen kamen mindestens, das ging durch 6 Nummern. Und das Komischste ist, das Allerkomischste, nach 60 Jahren hat der sich bei mir entschuldigt, dieser Kritiker. Er hätte das damals, der war noch jünger als ich war, 24, der war 19. Und hat er sich entschuldigt. Er hätte manche Leute vor den Kopf gestoßen, die es alle schon lange nicht mehr gibt. Aber da ich noch lebe, konnte er sich bei mir entschuldigen. Ist das nicht herrlich? Der eine bleibt des anderen Nahrung, Sauerstoff, Saatkorn und Acker. Der eine will und darf im anderen aufgehen, sich selbst als blühend erleben, sich als Liebender erkennen. Und es gibt Hoffnung, dass das geliebte Wesen einen all das Sein, Tun, Atmen lässt, durch frohe Erwiderung dieses unaufgeräumten Gefühls. Und dann war das Preisausschreiben und ich dachte, oh, das hat gar keinen Zweck, die suchen politische Gedichte, 46. Er wurde aber gesagt, ich soll sie doch einreichen und da haben sie den ersten Preis geteilt. 2 erste Preise und keinen zweiten und dann einen dritten. Und das andere war, der Heinz Reinhardt hat ein ganz politisches Gedicht gemacht. Und der fand meine Sache natürlich furchtbar. Die Liebe kennt diese Regeln der Selbstaufgabe, Selbsterweckung und der Gartenpflege, des Yin und Yang. Während der eine am anderen harkt, brechen Triebe am anderen Ende aus. Was die Liebe mit uns tut, das ist willkürlich bzw. nur nach den Regeln der Liebe zu erleiden. Und die sind uns in ihrer Logik vorenthalten, gar verborgen. Ich schreibe jetzt nicht mehr, ich ruhe mich jetzt auf meinen Lorbeeren aus. Es ist zwar ein dünnes Lager, aber es muss reichen. Es reicht. Zu meinem 75. Geburtstag, da kam in der Zeitung öfter mal so eine Laudatio und sowas, und da schrieb einer, der in der Kriegsgefangenschaft, musste ungefähr mein Jahrgang gewesen sein, in der Kriegsgefangenschaft war ihnen das Buch irgendwie in die Hände geraten. Ja, und sie hätten geheult wie die Schlosshunde. Gestandene Männer, also gestandene Krieger, wie er schrieb, ja, waren wir. Und wir waren alle doch gestandene Krieger und wir haben geheult wie die Schlosshunde. Rege, wie wir Menschen sind, haben wir eine chemische Formel für die Liebe gefunden, die uns Unzurechnungsfähigkeit attestiert, sind wir ihr anheimgefallen. So ist sie, die große Generelle und die Wahrheit im Detail. Auf Wiedersehen. Mann, schön, ich freue mich auf deine Freude, dass du uns kennen wieder haben. Ja. Ja, schön. Bis bald. Komm gut heim. Ja. Logbuch. Logbuch. Logbuch. Ich war ein Kind, als ich dich kennenlernte. Mit 1000 Zweifeln und mit 1000 Fragen. Ein Kind, das sich aus seiner Welt entfernte. Ich war ein Kind, als ich dich kennenlernte. Mit 1000 Zweifeln. Fragen, ein Kind, das sich aus einer Welt entfernte, aus einer Welt entfernte. Ohne den ersten großen Schritt zu wagen. Du sahst die tiefe Angst in meinen Blicken, die Sehnsucht, die in jenen wilden Tagen mein Lachen krampfhaft machte, mein Entzücken so übersteigerte wie meine Klagen. Und alle Keime drohten zu ersticken, da sie auf unfruchtbarem Boden lagen. Du warst es, der den Himmel neu besternte. Du ließest meine Wünsche Wurzeln schlagen. Aus deiner Erde wuchs die neue Ernte. Erstes Kapitel: Du gehst und ich zerfalle. Lenin von hinten. Fort, sagtest du, müsstest du. Fort, fort, sagtest du, müsstest du. Fort. Als wäre die Bewegung in der Tat, als wäre die Bewegung in der Tat längst das Ziel und das Ziel dir bekannt. Fort, sagtest du, müsstest du. Fort. Immer schon staunte ich ob der Entschlossenheit zu reisen, Grausamkeiten und Entfernungen der Männer. Vielleicht bist auch du am erträglichsten von hinten. Sie scheinen sich allesamt am liebsten fortzubewegen. Fortzubewegen, fortzubewegen, fortzubewegen, fortzubewegen, fort, fort, fort, fortzubewegen. Fort, sagtest du, müsstest du, fort. Blauer Himmel. Dieses Klischee, wenn die Welt untergeht, wird es hell sein und kaum bewölkt. Seit du auf Reisen bist, plärrt mich der Himmel an mit seiner Hochstimmung. Der Himmel ist ein verzogener Bogen. Ich muss mich organisieren. Ich muss mich organisieren. Ich muss mich organisieren. Alleine habe ich neue Aufgaben. Wenn ich jetzt schreibe, schreibe ich Gedichte. Gedichte. Sie entsprechen meiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne und Fisch. Ich wollte doch unbedingt Fisch einkaufen. Küssendes Paar. Ich kann mir nichts ansehen. Paare im Park sind am schlimmsten. Ich muss die Augen schließen, wenn Verliebte an mir vorbeigehen. Verhakt, Hand in Hand. Sie sind dann von anderer Wärmeintensität und Strahlkraft. Noch ist es Sommer. Das zarte Lied der Grille. An unseren Atem ist die Welt gebunden. Noch ist es Sommer. Lass uns Ernte halten. Nichts könnte man sagen. Die Straße könnte man sagen. Nichts, das ich anfügen möchte. Pflasterstraße. Nichts könnte man sagen. Die Straße. Pflasterstraße. Könnte man sagen. Nichts, das ich anfügen möchte. Chuck Gesicht. Ich kaufe mir ein Buch. Ich kaufe mir ein Buch. Es sieht mich entsetzt an und nennt mich Chuck. Chuck. Schuh. Ich kaufte mir Schuhe in Helsinki. Nicht für den Winter, fürs Leben. World Trade Center, rest in peace. Wachsam schlich ich umher in großer Stille. World Trade Center, rest in peace. Du bist in meinen Armen eingeschlafen, fast scheu, dein wehrlos offenes Gesicht. Es war mir, als wären selbst Echos über uns verweht. Und du bist aufgewacht, als ich den Mund auf deine Schläfe legte und spürte, wie sich die geheime Macht des Blutes darin auf und ab bewegte. Und nichts, nichts, war, nichts geblieben, war geblieben, außer unsere aufgerissenen Augen, unsere Münder, umrahmt von trockenen, rauen Lippen, im Sonnenschein. TV-Bildschirm. Im Fernsehen weiß keiner Bescheid. Keiner sagt, wo du bist, bei wem. Ich höre von Listen, du seist listenreich. Ersinne doch bitte eine List für meine Unaufgeräumtheiten. Schreib ich dir auf den Spiegel. Ewig steht es da. Ewig steht es da. Du wischst es nicht ab. Amygdala. Vom Kochen und Backen für unsichtbare Gäste bleiben Spuren, mandelförmige. Zunächst gerötet und pulsierend jucken sie und werden dunkle Augen ohne Lider, aber auch Wunden von politischer Aussagekraft. Hier kämpfte eine für den häuslichen Frieden, als das Haus, darin der Herd, schon nicht mehr stand. Verliehen ward ein Flecken Haut, der Mandel nachgeformt, bei offiziellem Anlass als Ausweis für besondere Verdienste stets zu tragen. Innenseite Sieb. Es muss sich doch eine andere Sicht auf die Dinge entwickeln lassen. Wie fremd du mir geworden bist, wie ferne. Eine andere Sicht auf die Dinge. Dein Bild entrückte Zeit, wo mich verlassen. Wie fremd du mir geworden bist, wie ferne dein Bild entrückte, seit du mich verlassen. Es muss sich doch eine andere Sicht auf die Dinge entwickeln lassen. Ein Bild entrückte Zeit, wo mich verlassen. Ob ich dich einmal wieder lieben lerne, eh deine Züge ganz in mir verblassen. Sich doch eine andere Sicht auf die Dinge entwickeln lassen. Ich sehe machtlos die Gefühle fliehen und kann sie weder halten noch erfassen. Nur manchmal scheinen im Vorüberziehen in einem Blick, in einem warmen Lachen strahlende Stunden wieder aufzublühen, verschwelte Feuer neu sich zu entfachen, bis die getäuschten Sinne jäh entschleiert, erkennen, dass aus Harfen, die zerbrachen, kein reiner Klang mehr Auferstehung feiert. Kapitel 2. Ich breche auf. Dir hinterher. Heizung. Komm in den Flur, wo uns der Körper wärmt. Ich stehe nahe bei. Es lassen Farne in Blutrot unsere Ferne weichen. Käselaster. Käselaster. Ich setze mich ans Steuer und folge einem Laster. Mit meiner ganzen Laktoseunverträglichkeit. Käfer, sagt er. Ich sage, du auch? Fuß auf Wiesen. Es ist dies. Zeugnis eines sommerlichen Auftritts. Die Wiese war warm und alles sang deinen Namen. Das Gras, die Grillen, die Schafe auf der Weide nahebei. Es war so unverdient segensreich, das Sein auf einem so wohlgestimmten Planeten. Es ist dies Zeugnis eines sommerlichen Auftritts. Füße auf goldener Straße. Und wie Scheherazade will ich dich unterhalten. Mit meinen Geschichten vom Gehen auf Schlangenhäuten dir entgegen, Liebster, Liebster. Angetan mit goldenem Schein sind die Häute der Schlangen wie Pfade zwischen tiefer Erde und weitem Himmel. Zwischen tiefer Erde und weitem Himmel. Vorhang. Ich saß im Theater, weil alle mir gesagt hatten, das musst du sehen. Ich fand den Vorhang wunderschön. An dich zu denken, auf dich zu warten. Auf dich zu warten und an dich denken. Wie soll ich diese Nacht nur überstehen? Wie soll ich schlafen, ohne deine Nähe warm zu fühlen? Im Foyer begegnete ich einem Mann, Batman. Er war ganz anders als du. Wir küssten uns Mund. Ohne dass ich anwesend sein musste dabei. Wir küssten uns. Es war hochinteressant. Ohne dass ich anwesend sein musste dabei. Es war hochinteressant. Stühle. Serielle Ordnung. Das half mir. Sortieren, aufrichten und prüfen. Aufrichten und prüfen und aufrichten und sortieren. Und aufrichten und sortieren und prüfen und prüfen und aufsorten, sortieren und aufrichten und sorten, führten, üften, prüfen und aufrichten und sortieren. Sortieren und aufrichten und prüfen. Prüfen, aufrichten und sortieren. Sortieren, aufrichten und prüfen. Ah, ich tat mehr, als ich tun konnte. Ich bin so müde. Ich bin so müde, dass es Tagesgaben wie überreife Früchte von mir gleiten. Ich bin so ich möchte nur noch deine Lippen haben und deine Arme sollst du um mich breiten, wenn ich ins Nichts versinke. Ich möchte nur noch deine Lippen haben und deine Arme sollst du mich lass mich schlafen und tastend in die ersten Träume schreiten. Ich bin so müde, dass ich alle Waffen am Rand des Daseins kraftlos fallen lasse. Du wirst mich nicht für meine Schwäche strafen und dulden, dass ich deine Hände fasse, da sie sich öffnen all die dunklen Türen. Ich sehe dein Lächeln, ehe ich dir verblasse und weiß, es wird mich wieder zu dir führen. Kapitel 3. Ich entwickle Lockstoffe. Ich verzerrt. Beim Aufdeckgehen. Ich lächelte die Fliege an. Sie lächelte zurück. Wir hielten einen kurzen Augenblick einander in den Augen. Steinfuß. Zur Fußpflege ging ich. Und die Frau durchschaute mich sogleich. Sagte, das haben Sie nicht nötig, ihm nachzulaufen. Treppenaufgang. In Frankfurt sah ich nach oben und erkannte Struktur. Disco-Kugel. In Berlin tanzte ich, weil das alle dort von einem erwarten. Nora mit Blumenskulptur. In Buenos Aires war ich nicht mehr so klein. Nora mit Doppelgängerbuch. In Peking las ich ein Russisch. russisches Buch auf Englisch. Auf Deutsch dachte ich, doppelt ertappt. Wäscheleine. In Shanghai buchstabiert eine Wäscheleine. In Shanghai, was ich nicht mehr aussprechen kann. Weil ich das Feuer liebe, die Gefahr der freien Flamme, nicht die stille Glut des Herdes. Im Wind weht es ständig andere Grammatik zu mir herüber. Weil ich die Erde liebe, weil ich das Leben liebe, schrankenlos. Weil ich die Liebe liebe, liebe ich dich. Wenn auf deinen Reisen begleitet von Zweifeln, no globus, folge der Beschilderung mit ganzem Herzen. Und wenn dir verboten wird, mit Balance einzutreten, so nimm den Elefanten beim Rüssel, die Giraffe an der Leine, den Tisch bei den Beinen und führe sie sanft in das zunächst dunkle, allmählich aufschimmernde Rauminnere. Und bete. Äpfelchen auf Fensterbrett. An meinen Vorräten las ich die Tage ab. In Novosibirsk verliebte ich mich zum ersten Mal in einen anderen Mann, in meinen musikalischen Nachbarn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Wir schoben uns gegenseitig Zettel unter der Tür hindurch. Das ging hin und her, bis der letzte Apfel verschwunden war. Das darfst du nie. Aus Mitleid zu mir kommen, wenn du mich nicht mehr liebst. Und dieses eine versprich mir, dass du unvoreingenommen und ohne Scheu und Rücksicht mir die reine Wahrheit bekennst. Wenn sich die Fäden lösten, die dich mit mir verbanden, wenn sich deine Gefühle wandelten, kannst du nicht trösten, indem du sie verschweigst und mich zum Scheine weiter umarmst. Verstehst du, was ich meine? Du musst mich lieben oder von mir gehen. In meinen Haaren sammelt sich der Tau. Er ist der Abendnebel und der Tanz der Sterne spiegelt sich, geliebter Schau. Kapitel 4. Ich bin zurück. In meinem Haar hat sich einiges verfangen. Baum mit Lebkuchenmann. Ich sah dich mit anderen Augen, als ich einen deiner Brüder dort aufgeknüpft, doch immer lächelnd sah. Auf einmal verstand ich, was du mir sagen wolltest mit deinen Hinweisen zu eurer Mutter, die du Bäckerin nanntest. Sie musste Geschmack gehabt haben, diese alte, vergangene Frau, deren Liebe klebte und deren Hände nach Honig, immer nach Honig rochen. Nägel 1. Sie begegnet mir in Zürich. der Stadt, die für alles Krallen eine Szene kennt. Und mit ihnen Systeme sind Luhmann. An den Nägeln der Frauen abzulesen. Sie begegneten mir in Zürich, der Stadt, die für alles eine Szene kennt. Systeme sind an den Nägeln der Frauen abzulesen. French nails designed by Vietnamese ladies applied by Russians in salons run by Koreans. Krallen und Heraldik. Krallen und Heraldik. Ich bin nun Krallen vom und Geschlecht Heraldik. Der Fräulein ohne ich alles. Ich bin nun vom Geschlecht der die Fräulein Sahne ohne zu alles. Allem ordern dürfen. Das sind die, die Sahne zu allem ordern dürfen. Stofftiere. Blaue Maus, pinker orange Elefant, Maus mit pinker Schleife. In der Fotokiste fand ich dieses mit Bild. Großen Plastikaugen, Drache, blauer pinker Elefant. Irgendwie ist es ein Selfie. Blaues Stinktier. Ich. Auch dieses Bild tauchte auf, als ich durchs Haus strich. Auch dieses Bild tauchte auf, als ich durchs Haus strich. Ich muss es aufgenommen haben, als das Buch mich Chuck nannte. Als das Buch mich Chuck nannte. Main Road. Straßenschild. Meine Mutter kam zu Besuch und wir setzten uns auf die Bank vor dem Haus, um noch etwas Abendsonne abzubekommen. Sie fühle, sagte sie, dass alle Wege bereits ausgetreten seien für sie. Ich konzentrierte mich auf das Schild, um nicht zu weinen. Du bist um mich, wohin ich mich auch wende. Der Wind umgibt mich sanft mit deiner Nähe. Beine. Beine. Auch Fortbewegungsmittel. Schöne. Nest im Fahrradkorb. Von Emily Dickinson beobachtet, fotografiere ich diese kleine Heimstatt. Der Form nach fast ein Vulkan, was mich an den Forscher aus Mexiko erinnert, dem ich mein Beben anvertraute. Das Ding, das mit, Ding Federn. Mit Federn, das Emily das so benannte, Emily so das, benannte Hoffnungsding. Das Hoffnungsding. Es ist längst andernorts. Wartet dort auf mich. Wartet dort auf mich. Echse. Du bist wieder da? Ja, ich bin wieder da. Und er, kommt er auch? Nein, er kommt nimmermehr. Füße verschiedener Leute. Wenn du wirklich nie wieder kommst, dann überlebe ich das auch. Ich bin ziemlich sicher. Baby. Erinnerung ist eine verwaschene, verwischende, verwischelnde, verwunschene, verwuschelte, verschwindende Sache. Noch hängt dein Hauch in meinen weichen Haaren und deine Wärme blüht auf meiner Haut. Noch haben meine Augen jenen klaren und seltsam dunklen Blick. Mädchen mit Händen vor Gesicht. Und wie ich mich freute, dir entgegensah, des Herzens Ketten endlich abgesprengt, so glücklich, überhell hochgestimmt und mich vergessend. Und du hineintratst, für den einen Moment so übergroß, die Aura golden, hell, bedampft. Warum ich dich so liebe? Diese Spur verfolgst du immer wieder. Dass ich deinen Mund besonders liebe, dieses Lippenpaar. Ich liebe dein verwegenes Geschick und deine augenstolze Einsamkeit. Doch dann, urplötzlich, wie von einer Nadel sanft und doch vernichtend in so geringem Millimeterquäntchen angestochen, dass keiner dieses Verwehen deiner Form und deines Inhalts sehen konnte und nur wahrnahm, wie radikal du mir verfielst und anlandetest, wie alle, die da kamen, vor dir. Und nur Argos, der alte Hund, hob seine Kehle, bellte, du bist in den wieder kalten, klaren Raum. Doch was wissen wir von dieses Hundes oder aller Hunde Sprache? Aller Hunde Sprache. Nun ist es Nacht geworden. Und dein Bild erhebt sich groß und klar aus meinem Blut. Nun ist es Nacht geworden und dein Bild erhebt sich groß und klar aus meinem Blut. Der volle Mond hat sein Leib enthüllt und badet in der unbewegten Flut ewiger Meere. Deren tiefes Blau im dunklen Schoße ferner Welten ruht. Letztes Kapitel. Fort. Es lockt mich. Frau im Mantel. Es ist Zeit für mich aufzubrechen, idiotische Zeilen zu hinterlassen, über die sich andere wundern können. Sieh mich von hinten. Ich bewege mich. Fort. Auf dem Schild steht: Wir sagen Danke für Ihr Vertrauen, Ihre Treue, die Sie uns in all den Jahren entgegengebracht haben. So war's. Du warst gegangen, der Biometzger in unserer Straße schloss für immer. In mir ward alles Gemengsel und Gehäcksel. Gemengsel und Gehäcksel, Gemengsel und Gewechsel. Zieht's ineinander, Winsen, Giersen, Haxen, Süften, Gangsel, Hexel, Gex, Ex, Mengs, Gex, Gex, Gex, Ex, Wex, Mex, Wex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, Gex, hinterlassen, über die sich andere wundern können. Idiotische Zeilen zu hinterlassen, über die sich andere wundern können. Sieh mich von hinten. Sieh mich von hinten. Ich bewege mich fort. Ich bewege mich. Ich bewege mich fort. Ich bewege mich fort. Logbuch. Eine Radionovelle von der Liebe und vom Verlassenwerden. Von Ulrike Hage und Nora Gomringer. Gewidmet Annemarie Boström. Mit Nora Gomringer und David Bennent. Gesang Christa Diviak und Christfried Biebrach. Schlagzeug Philipp Scholz. Flügel Ulrike Hage. Terzinen des Herzens Annemarie Boström. Technische Realisation Sven Kohlwage und Sebastian Ohm. Musikassistenz Philipp Fiedler. Regieassistenz Jakob Schumann. Komposition und Regie Ulrike Hage. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2016. Dramaturgie und Redaktion Ulrike Thoma.